Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Reiseformen. 1. Warum mögen wir Urlaubsreisen? Wir mögen Reisen, weil das Zuhausebleiben, die Alltagsroutine und dieselben Gesichter um uns herum zu schnell langweilig werden können. Man fährt in den Urlaub, um wirklich etwas zu lernen, den Alltag zu vergessen und neue Eindrücke von einer anderen Kultur zu gewinnen. Man sagt eben, Reisen erweitert den Horizont. Viele denken, wenn ich reise, bin ich jemand anders. Es ist ein Massenphänomen, dass man den Wunsch hat, auf Traumreisen zu gehen. Auch wenn dies nichts anderes bedeutet, als sich rund um die Uhr zu betrinken oder den ganzen Tag am Strand zu liegen. Viele wollen sich kulinarisch verwöhnen oder einfach ihren Lebensrhythmus verändern. 2. Wem würden Sie eine Kreuzfahrt nach Kuba empfehlen? Vor allem denjenigen, die die kalte Jahreszeit hassen und stattdessen gern in die sonnige Inselwelt der Karibik fahren würden. Vorausgesetzt, sie haben das nötige Kleingeld für eine Überseefahrt. Der Urlaub auf einem Luxusliner zählt nämlich nicht zu den Billigreisen. Dafür ist das All-Inclusive-Angebot faszinierend. Kreuzfahrten bieten sowohl Entspannung als auch Abenteuer. Außerdem wäre eine Kuba-Reise ideal für frisch verheiratete Paare. Eine Hochzeitsreise, die gleichzeitig exotisch und romantisch ist. Für sie wären nicht nur die Landgänge zu unvergesslichen Erlebnissen, sondern auch die Tagesangebote an Deck. 3. Welche Vorteile haben Individualreisen? Individualreisen haben den Vorteil, dass Reisende das tun und lassen können, was sie wollen. Der Urlauber ist ungebunden und kann auf Unerwartetes spontan reagieren. So kann er einen Museumsbesuch durch einen Parkspaziergang ersetzen, wenn er keine Lust auf die kilometerlange Schlange vor der Kasse hat. Mit einem Bedecker kann man die Stadt auch ohne Reiseleiter erkunden. Individualreisende können die Route kurzzeitig unterbrechen, das Hotelzimmer schnell umbuchen, wenn sie ein kleines Dörfchen unterwegs liebgewonnen haben und gerne noch eine Nacht dort verbringen würden. Der weitaus größte Vorteil der Individualreise ist aber, dass man mit Freunden oder der Familie reisen kann, nicht mit wildfremden Alleswissern in einer Urlaubsgruppe. 4. Wie kann man Staus auf der Autobahn in der Urlaubszeit vermeiden? 100%ig wirksame Tipps, um einen Stau zu vermeiden, gibt es leider nicht. Aber Urlauber müssen versuchen, ihre Urlaubstage strategisch geschickt zu planen. Man muss auf eventuelle Staus und Autobahnen vorbereitet sein. Wichtig ist, dass Urlauber sich über die Schulferien im Urlaubsland informieren. Steht das Urlaubsziel fest, so sollten sie nicht nur eine Route ausarbeiten. Plan B hilft manchmal, Staus zu vermeiden. Während der Fahrt sollte man unbedingt die Staumeldung verfolgen, sodass man gegebenenfalls rechtzeitig auf die Alternativroute ausweichen kann. Die Wahl des Reisetags kann ebenfalls relevant sein. Der Freitag ist ungünstig, da viele Pendler die Heimreise antreten. 5. Woran müssen Vielreisende vor der Reise denken? Es gibt ein paar Sachen, die routinierte Vielreisende niemals zu Hause lassen. Ein Smartphone mit GPS und Kartenmaterial zum Beispiel oder Kopfhörer für die lange und langweilige Reise, damit man seine kommunikativen Sitznachbarn ignorieren kann. Kleingeld für die Bahnhofstoilette und ein Müsli-Riegel, wenn man plötzlich Hunger hat, die Reise aber noch weitere 5 Stunden dauert. Empfehlenswert sind ferner Tabletten gegen Übelkeit oder Kopfschmerzen. Und natürlich müssen Reisende immer was zum Lesen dabei haben. Wichtig ist, dass sie etwas zur Hand haben, in das sie sich vertiefen können. Aber keine schwere Lektüre, lieber ein Buch, das man beim häufigen Umsteigen auch beiseite legen kann. Ein Krimi zum Beispiel.